Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet, bis dass ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen. Unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Hierauf wandte er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen. Nun hat er euch wahrlich schon verziehen, denn Allah ist voll Huld gegen die Gläubigen.